Moment in der Unendlichkeit, Atemzug in der Ewigkeit. Sternenstaub, Wunderwerk aus Fleisch und Blut, Gedanken und Gefühle, eine Lebensglut. Du spürst die Sonne, den Wind in deinem Haar, das Leben pulsiert nah und so klar. Da lachst und weinst, liebst und verlierst, du träumst von Welten, die niemand sonst ziert. Tanz zwischen Licht und Schatten, auf und ab, werden und vergehen, Spuren hinterlässt du zart und klein. In den Herzen und der Welt, wo du warst, daheim. Du spürst die Sonne, den Wind in deinem Haar, das Leben pulsiert nah und so klar. Da lachst und weinst, liebst und verlierst, du träumst von Welten, die niemand sonst ziert. Was bleibt, wenn der Vorhang fällt? Deine Zeit gekommen ist, der Klang der Glocke alles erhält. Träume, Hoffnungen, Ängste verwehen, doch der Funke deiner Seele wird bestehen. Du spürst die Sonne, den Wind in deinem Haar, das Leben pulsiert nah und so klar. Du lachst und weinst, liebst und verlierst, du träumst von Welten, die niemand sonst ziert. Bleib übrig in den Herzen derer, die dich lieben. Bleib übrig in den Spuren, die du beschreibst. Bleib ein Teil des Ganzen, für immer verbunden mit dem ewigen Fluss des Lebens. Bist du einmal auch entschwunden?